Die Kumpels von der Eisenbahn, die streikten um den Lohn. Doch Casey Jones, der Chef der Lok, der hielt nicht viel davon. Sein Kessel hatte Löcher und sein Kolben war nicht flott. Die Lok und ihre Räder waren nur noch Schrott. Casey Jones, Casey Jones lässt die Kiste rollen. Casey Jones, er schuftet, was er kann. Casey Jones kriegt einen Holzbrettorden. Er fährt so brav und fleißig für die Eisenbahn. Die Kumpels sagten, Casey, komm und hilf uns bei dem Streik. Doch Casey sprach, lasst mich in Ruhe, bleibt besser, wo ihr seid. Und Caseys alte Klapperlok, die keuchte wie ein Wrack. Sie hopste aus den Schienen in den Bach mit Krach. Casey Jones, zappelt wild im Wasser. Casey Jones, wird ein toter Mann. Casey Jones, wird ein süßer Engel und fährt gen Himmel mit der Bimmelbummelbahn. Als Casey in den Himmel kam, ans große Perlentor, sprach er, ich bin der Casey Jones, zu Dienst wie zuvor. Sprach Petrus, der den Kerl empfing, du bist der rechte Mann. Hier streiken die Musiker, fang mal du gleich an. Casey Jones kriegt im Himmel Arbeit. Casey Jones, er schuftet, was er kann. Casey Jones bricht den Streik der Engel, genau wie bei den Kumpels von der Eisenbahn. Der Engelschar vereinte sich und rief Verräterei. Der Casey Jones bricht jeden Streik, wo immer es auch sei. Der Engelrat war gleich auf Draht und fackelte nicht lang. Er feuerte den Casey von der Wolkenbank. Casey Jones landet in der Hölle. Casey Jones, der Teufel ruft, hey Mann, Casey Jones, jetzt schippst du mir den Schwefel als Lohn für deinen Streikbruch bei der Eisenbahn.